Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe verurteilten in ihrer jüngsten gemeinsamen Erklärung die feindselige Korea-Politik der USA. Dabei betonten sie, die Entwicklung der interkontinentalen ballistischen Rakete durch die DFRK sei gerecht. Es sei ein Kettenglied der Verstärkung der Landesverteidigungskraft zur Notwehr gegen die von Tag zu Tag noch boshafter werdende Atomkriegsdrohung seitens der USA.